Erster, wir waren 25 Jahre in einem fremden Land. Gott kam zu mir. Zweiter, Gott zeigte mir das Land Israel. Ich stand auf einem Berg. Dritter, ich sah einen Mann. Er glänzte wie Metall. Er hatte Werkzeug. Vierter, der Mann sagte, schau genau hin. Erzähle alles dem Volk Israel. Fünfter, da war eine Mauer um den Tempel. Der Mann maß sie. Sechster, er ging zum Osttor. Er stieg die Stufen hoch. Siebter, die Räume waren einen Stab lang. Alles war genau gemessen. Achter, er maß die Halle am Tor. Neunter, die Halle war 8 Ellen lang. Die Pfosten waren dick. Zehnter, es gab 3 Räume auf jeder Seite. Alle waren gleich groß. Elfter, der Eingang war 10 Ellen breit. Das Tor war lang. Zwölfter, vor den Räumen war eine Mauer. Die Räume waren groß. Dreizehnter, er maß das Tor von oben. Es war 25 Ellen breit. Vierzehnter, er maß die hohen Pfosten. Sie waren 60 Ellen hoch. Fünfzehnter, der Weg durch das Tor war 50 Ellen lang. Sechzehnter, es gab Fenster in den Räumen. An den Pfosten waren Palmen. Siebzehnter, er brachte mich in den Hof. Dort waren 30 Kammern. Achtzehnter, der Steinboden war neben den Toren. Das war der Boden. Neunzehnter, er maß den Platz zwischen den Toren. Es waren 100 Ellen. Zwanzigster, dann maß er das Nordtor. Er maß Länge und Breite. 21. Es gab 3 Räume auf jeder Seite. Alles war gleich. 22. Die Fenster waren gleich. Man stieg 7 Stufen hoch. 23. Gegenüber war ein inneres Tor. Der Abstand war 100 Ellen. 24. Dann gingen wir nach Süden. Dort war ein Südtor. 25. Dieses Tor hatte Fenster. Es war 50 Ellen lang. 26. Man stieg 7 Stufen hoch. An den Pfosten waren Palmen. 27. Es gab ein inneres Tor im Süden. Abstand, 100 Ellen. 28. Er brachte mich in den Hof. Er maß das Südtor. 29. Die Räume und Pfosten waren gleich groß. Alles war gleich. 30. Es gab Fenster ringsherum. Das Tor war 50 Ellen lang. 31. Die Halle zeigte nach außen. Man stieg 8 Stufen hoch. 32. Er brachte mich zum Osttor. Er maß es aus. 33. Die Räume waren gleich groß. Es gab Fenster ringsherum. 34. Die Halle zeigte nach außen. Man stieg 8 Stufen hoch. 35. Dann führte er mich zum Nordtor. Er maß es aus. 36. Die Räume waren gleich groß. Es gab Fenster ringsherum. 37. Die Halle zeigte nach außen. Man stieg 8 Stufen hoch. 38. Es gab einen Raum beim Tor. Dort wusch man Fleisch. 39. In der Halle standen 4 Tische. Dort schlachtete man Tiere. 40. Außen am Nordtor standen auch 4 Tische. Alles war bereit. 41. Es waren insgesamt 8 Tische. Dort schlachtete man die Tiere. 42. 4 Tische waren aus Stein. Darauf lagen die Messer. 43. Es gab Kanten an den Tischen. Das Fleisch lag dort. 44. Über den Tischen waren Dächer. Im Hof waren 2 Räume. 45. Er sagte, dieser Raum ist für die Priester im Tempel. 46. Der andere Raum ist für Priester am Altar. Sie dienen Gott. 47. Er maß den inneren Hof. Er war 100 Ellen lang. 48. Er brachte mich zur Halle. Er maß die Pfosten dort. 49. Die Halle war 20 Ellen lang. Man stieg 10 Stufen hoch.